Erster, dies sind die Worte von Agur, dem Sohn von Jake. Er sagt, ich habe mich sehr für Gott angestrengt. Zweiter, ich bin nicht klug genug für einen Menschen. Ich habe keinen Verstand. Dritter, ich habe keine Weisheit gelernt. Ich kenne den heiligen Gott nicht. Vierter, wer ist in den Himmel gegangen? Wer hält den Wind in seinen Händen? Wer hat die Erde gemacht? Wie heißt er? Fünfter, jedes Wort von Gott ist wahr. Er schützt alle Menschen, die zu ihm kommen. Sechster, füge nichts zu seinen Worten hinzu. Sonst bestraft er dich und du bist ein Lügner. Siebter, ich bitte dich um zwei Dinge. Gib sie mir, bevor ich sterbe. Achten, halte Lügen weit weg von mir. Gib mir keinen Reichtum und keine Armut. Gib mir nur mein Essen. Neunter, sonst bin ich zu satt und vergesse Gott. Oder ich bin zu arm und stehle. Dann entehre ich meinen Gott. Zehnter, rede nicht schlecht über einen Diener bei seinem Herrn. Sonst flucht er dir und du bist schuldig. Elfter, es gibt Menschen, die ihren Vater verfluchen. Sie danken ihrer Mutter nicht. Zwölfter, es gibt Menschen, die sich selbst für sauber halten. Aber sie sind noch schmutzig. Dreizehnter, es gibt Menschen, die sehr stolz schauen. Sie halten sich für etwas Besseres. Vierzehnter, es gibt Menschen mit Zähnen wie Schwerter. Sie fressen die Armen und die Schwachen auf der Erde. Fünfzehnter, der Blutegel hat zwei Töchter. Sie rufen immer, gib her. Drei Dinge werden nie satt. Sechzehnter, das Grab und die Frau ohne Kinder. Die Erde braucht immer Wasser. Das Feuer sagt nie, es reicht. Siebzehnter, wer über seinen Vater lacht und nicht auf seine Mutter hört, wird bestraft. Vögel werden seine Augen fressen. Achtzehnter, drei Dinge sind zu wunderbar für mich. Vier Dinge verstehe ich nicht. Neunzehnter, der Weg des Adlers am Himmel. Der Weg der Schlange auf dem Fels. Der Weg des Schiffes im Meer. Zwanzigster, so ist auch eine untreue Frau. Sie isst und sagt, ich habe nichts Böses getan. 21. Wegen drei Dingen zittert die Erde. Vier Dinge kann sie nicht ertragen. 22. Wenn ein Diener ein König wird. Wenn ein dummer Mensch zu viel zu essen hat. 23. Wenn eine unbeliebte Frau heiratet. Wenn eine Dienerin den Platz ihrer Herrin einnimmt. 24. Vier Tiere auf der Erde sind klein. Aber sie sind sehr weise. 25. Die Ameisen sind nicht stark. Aber sie sammeln im Sommer ihr Futter. 26. Die Klippdachse sind nicht kräftig. Aber sie bauen ihr Haus in den Felsen. 27. Die Heuschrecken haben keinen König. Aber sie ziehen alle zusammen los. 28. Die Eidechse kann man mit der Hand fangen. Aber sie wohnt in den Häusern der Könige. 29. Drei Wesen gehen stolz. Vier Wesen haben einen schönen Gang. 30. Der Löwe ist der stärkste unter den Tieren. Er läuft vor niemandem weg. 31. Der stolze Hahn und der Ziegenbock. Und ein König mit seinem Heer. 32. Wenn du stolz und dumm warst, dann sei jetzt still. Halte deine Hand vor den Mund. 33. Wenn man Milch schlägt, wird sie zu Butter. Wenn man wütend ist, gibt es Streit.